Und da verabschiedet sich die Nachtmusik aus Berlin und ich begrüße euch hier in diesen neuen Morgen, in den neuen Tag, der schon 7 Stunden angebrochen ist, auch wenn es noch ganz duster ist, haben wir es schon längst 7 Uhr und damit moin moin und willkommen zum Morgenmagazin. Oh, aufstehen, hinlegen, Radio Korax hören. Das Morgenmagazin. Radio Korax 95,9. Heute Morgen mit mir, Stefanie, am Mikrofon. Moin Moin geht auch raus an die ganzen anderen freien Radios, die hier zugeschaltet sind. Ich sage guten Morgen nach Berlin zum freien Radio Berlin-Brandenburg und auch nach Potsdam sage ich einen schönen guten Morgen. Ich sage auch schönen guten Morgen an alle freien Radios in Sachsen, ob jetzt Coloradio oder Radio Blau oder das Rundfunkkombinat, die hier zugeschaltet sind. Guten Morgen nach Frankfurt oder zu Radio Swupfort und Slubice und guten Morgen nach Marburg zu Radio Unerhört und von wo auch immer ihr hier zugeschaltet habt. An diesem Montagmorgen, der zumindest in Halle, aber ich glaube in weiten Teilen der Republik ein sehr leiser Morgen ist, denn in der Nacht ist Schnee gefallen und Schnee macht die Stadt und das Land ganz leise und ganz behaglich. Und wer noch ein bisschen durch den Schnee stapfen will, sollte wahrscheinlich in den nächsten Stunden rausgehen, denn die Plusgrade, die jetzt schon wieder sind, die lassen den ganz schnell schmelzen und dann wird's rutschig. So viel so ein bisschen vorweggenommen. Das, was uns heute hier im Morgenmagazin und den Tag über erwarten wird, aber das ist natürlich nicht nur Wetter, auch wenn das heute ganz besonders schön ist. Wintereinbruch soll jetzt hier auch musikalisch ein bisschen begangen werden mit Nico und ihrem Wintersong. The snow on your eyelids that curtsy with age is freezing the stairs on tyranny. The bitter is hard and warmth of your skin is diseased with familiar caresses. Withdrawing from splendor and royal decay among all their triumphs and jaded awards. The angry and blazing circus of sun blasphemes as the crown prince arises. You cannot beget all the sins that you owe to people of paradise magic. Tend to answer passion and form with foreign rationalization. Primroses are the jewels that lurk among masks of pleasure that flicker with doubt. Dresses of faith that simultaneously fear to advance and demand to be recognized. A river shall flow through hollow green faces of caricatures, resentment etched out of the tongue. Bradington Sphinx is asleep before birth, the classical sensitive failures. The worshipping wicked cling to the dark of your heart, lying there in wait with your angels. Moan and ravish from dawn to dusk, the avaricious young lovers. Mm-hmm. Ein Song ganz passend zur Jahreszeit, die da an diesem letzten Wochenende angebrochen ist, zum Winter. Wir haben hier gerade Nico gehört im Morgenmagazin. Es ist 7:05 an diesem Montagmorgen. Wir haben den 24. November und blicken nun auf ein paar tagesaktuelle Meldungen. Hier zunächst in der Übersicht. Die Ukraine und die USA sehen Fortschritte bei den Verhandlungen über einen Friedensplan mit Russland. Und der Facebook-Mutterkonzern Meta soll eine Studie zu psychischen Schäden vertuscht haben. Und Deutschland gibt im europäischen Raum am meisten Geld für Sozialausgaben aus. Und die Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, Ferda Attermann, fordert längere Beschwerdefristen nach Fällen von Diskriminierung. Nun die Meldung im Einzelnen. Die Ukraine und die USA sehen Fortschritte bei den Verhandlungen über einen Friedensplan mit Russland. Das meldet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Demnach sehen die USA und die Ukraine Fortschritte auf dem Weg zu einem Ende des Krieges. In einer gemeinsamen Erklärung beider Länder ist von einem überarbeiteten und verbesserten Entwurf des Friedensplans die Rede. Man wolle sich eng mit den europäischen Partnern abstimmen und nun weitere Details ausarbeiten, hieß es da nach den Beratungen in Genf. Die letzten Entscheidungen würden dann von den Präsidenten der USA und der Ukraine, also Trump und Zelensky, getroffen. Die Gesprächspartner in Genf hätten bekräftigt, dass jede künftige Vereinbarung die Souveränität der Ukraine wahren und einen nachhaltigen und gerechten Frieden gewährleisten müsse. Der Facebook-Mutterkonzern Meta soll eine Studie zu psychischen Schäden vertuscht haben. Das meldet der Deutschlandfunk auf seiner Nachrichtenseite. Der Konzern Meta soll laut Gerichtsdokumenten eine Studie mit Belegen für psychische Schäden durch seine Plattform gestoppt haben. Das wurde im Rahmen einer Klage von Schulbezirken in den USA gegen mehrere Social-Media-Anbieter bekannt. In dem Forschungsprojekt Project Mercury aus dem Jahr 2020 hätten NutzerInnen, die eine Woche lang auf Facebook verzichteten, über geringere Gefühle von Depression, Angst, Einsamkeit und weniger sozialen Vergleichsdruck berichtet. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters über die ungeschwärzt veröffentlichten Gerichtsakten. Der Konzern Meta habe das Projekt beendet, ohne die Ergebnisse zu veröffentlichen. Ein Meta-Sprecher erklärte, die Studie sei wegen methodischer Mängel eingestellt worden. In den USA klagen aktuell mehrere Schulbezirke gegen die Unternehmen Meta, Google, TikTok und Snapchat. Sie werfen ihnen vor, die intern bekannten Risiken ihrer Produkte absichtlich vor nutzenden Eltern und Lehrer und Lehrerinnen verborgen zu haben. TikTok, Google und Snapchat reagierten zunächst nicht auf die Vorwürfe. Meta hingegen wies Anschuldigungen in diesem Zusammenhang zurück. Deutschland gibt im europäischen Raum am meisten Geld für Sozialausgaben aus. Wie der NDR berichtet, geht dies aus einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft hervor. Demnach wendet Deutschland 41% der Gesamtausgaben für Renten, Kranken- und Arbeitslosenversicherung sowie das Bürgergeld auf. Besonders hoch seien auch die Ausgaben für die öffentliche Verwaltung. Sie seien in den Jahren 2001 bis 2023 von gut 7% auf 11% gestiegen. Für die Bildung gibt Deutschland im europäischen Vergleich demnach am wenigsten Geld aus. Dieser Bereich umfasse nur gut 9% des Budgets. Und zuletzt noch die Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung. Ferda Attermann fordert längere Beschwerdefristen nach Fällen von Diskriminierung. Wie der Deutschlandfunk berichtet, fordert Ferda Attermann, dass sich Menschen länger gegen Fehlverhalten wehren können sollten. Wer diskriminiert werde, brauche Zeit und keinen Zeitdruck, das sagte Attermann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Während Menschen in den meisten europäischen Ländern eine Frist von 3 bis 5 Jahren hätten, um sich etwa gegen sexuelle Belästigung oder Diskriminierung am Arbeitsplatz zu wehren, seien es in Deutschland nur 2 Monate. Attermann sprach sich konkret für eine Frist von mindestens 12 Monaten aus. Dann könnten Menschen auch hierzulande das Erlebte verarbeiten, sich beraten lassen und überlegte Entscheidungen treffen. Bei einer zu kurzen Frist hingegen könnten Konflikte eskalieren, vor allem zwischen Unternehmen und Mitarbeitenden. Soweit ein kleiner Überblick über die tagesaktuellen Meldungen für den Montag, den wir heute haben, den 24. November, und die Tage des klirrenden Frosts, die sind so ein bisschen vorbei erstmal. In dieser Woche steigen die Temperaturen gerade nachts wieder leicht. Aktuell haben wir in Halle 1 Grad und in Berlin 0 Grad beispielsweise, und da soll heute noch 3 und 4 Grad etwa erreicht werden bei einem Mix aus Sonne und Wolken, und so geht es in den nächsten Tagen auch weiter. Also der Schnee, der in der Nacht gefallen ist, der wird nicht lange liegen bleiben. Also vielleicht dann nochmal schnell raus und schnell so ein bisschen durch den knirschenden Schnee und durch die stille Stadt oder die stille Gegend, wo auch immer ihr hier gerade, von wo auch immer ihr zuhört, ein bisschen rumlaufen und so ein Wintergefühl sich einstellen lassen. Und das geht ja ganz gut zu so Musik wie von der eben gehörten Nico, die auch sehr gern und viel gecovert wird. Unter anderem auch von der Interpretin oder der Künstlerin Annika, die für den Film Father, Mother, Sister, Brother von Jim Jarmusch den Soundtrack mit Jim Jarmusch zusammen produziert hat. Der Film, der kommt dann erst im nächsten Jahr raus, darüber kann ich noch nicht viel sagen, aber der Soundtrack ist sehr hörbar, weil sich da Annika an sehr vielen Covern ausprobiert und hier covert Annika eben Nico und die Stimmen von beiden sind sehr nah beieinander, aber wenn man so Nico doch noch so sehr im Kopf hat, dann, naja, ich überlasse es Ihnen, wie gut dieses Cover von Annika da hier funktioniert. Wir hören hier These Days.

comme une vis dans la tête et le cœur qui fait bim bam bim bam boum. J'ai le mal, juste le mal de vivre. Oui je sais c'est rien, y'a des choses plus graves dans la vie. Mais se sentir bien, c'est quand même important. C'est sûrement cette fille, c'est sûrement cette fille. Je vais peut-être la retrouver, elle va peut-être se décider. Mais en attendant, je suis seul et j'attends. Pourquoi ce nuage gris encore sur ta tête? Je te l'avais dit, si tu continues comme ça, je te laisserai là-bas, je te laisserai là-bas. Au milieu de tes fracas, je te laisserai la vie. Oh oh, tu te demandes si tu avances. Et pourtant les mêmes tracas qui recommencent. Je ne comprends pas pourquoi quand le bonheur est là et quand j'y repense, je me dis qu'il y a quelque chose qui va pas. Hier sous la lune, j'ai encore rêvé de toi. Et ton cœur qui fait bim bam bim bam boum. Ça fait mal à vivre. Mais c'est pas très grave, juste un aléa dans la vie. Mais se sentir bien, c'est tellement important. Ce n'est pas cette vie, ce n'est pas cette vie. Tu ne dois pas la retrouver mais tout simplement l'oublier. Car en attendant, tu es seul et tu attends. Quand ce nuage gris est revenu sur ta tête, je te le redis, allez mieux ne tiens qu'à toi. Si tu continues comme ça, tu resteras tout seul là-bas. Car elle ne reviendra pas, tu resteras tout seul là-bas. Je te laisserai là-bas. Nuage Gris heißt graue Wolken. Das ist das, was wir heute und die nächsten Tage doch etwas mehr sehen werden als die letzten Tage, als es so schön sonnig und so bitter kalt war. Wird es jetzt eher ein bisschen grauer, aber wieder ein bisschen milder. Und der Schnee, der da draußen gerade alles ganz weiß und behaglich macht, der wird wahrscheinlich schnell verschwunden sein. Und die Musik hier gerade von La Femme, die kam und kommt aus Frankreich und da bleiben wir hier im Morgenmagazin musikalisch jetzt auch und zwar mit Serge Gainsbourg. Viens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des whip, des clip, crack, des bang, des bump, et des zip, shabam, pow, blop, whew. Je distribue les swings et les uppercuts, ça fait ça fait, splash, et ça fait, stop, ou bien, bon, ou, oh, parfois même, shabam, pow, blow, whew. Viens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des, whip, des, clip, crack, des, bang, des, blop, et des, zip, shabam, pow, blow, whew. Viens avec moi par-dessus les buildings, ça fait, whip. On s'envole et puis cling. Après quoi je fais tilt. Et ça fait boing, shabam, pow, blop, whew. Shabam, pow, blop, whew. Dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des whip, des clip, crack, des bang, des bump, et des zip, shabam, pow, blop, whew. N'aie pas peur, bébé, agrippe-toi, je suis là, crash, pour te protéger, crack, ferme les yeux, crack, embrasse-moi, slack, shabam, pow, blop, whew, shabam. Shabam, pow, blow, whiz. Comic Strip war das von Serge Gainsbourg und Frankreich ist ja auch bekannt für so seine Comics und als Comicland. Und wir wollen jetzt hier bei Comics bleiben, die ja häufig und das auch kulturgeschichtlich mitbegründet von Männern und Männerfreundschaften erzählen. Wir denken da an Tim und Struppi, an Asterix und Obelix, zwei berühmte Comics, in denen es um Männerfreundschaften geht. Auch der klassische Zeitungsstrip Vater und Sohn von Erich Oser alias E.O. Paulsen orientiert sich an einer Mann-zu-Mann-Beziehung. Katharina Gräfe möchte nun mit 42 Comics diese Kontinuität aufbrechen und hat da kürzlich ein Sammelband veröffentlicht unter dem Titel Meine Geschichten von Mutter und Tochter. Diese Geschichten sind angelehnt an Osers Vater und Sohn und kommen wie das Vorbild komplett ohne Worte aus. Radio Blau sprach mit Katharina Gräfe und fragte sie zuerst, warum ihr Vater und Sohn, also dieser Comic, ein Vorbild war. Die lagen einfach bei uns zu Hause rum und ich fand es ganz toll, dass ich die lesen konnte, bevor ich lesen konnte. Also meine Mutter musste mir Asterix und Obelix, vor allem Asterix und Kleopatra, wahrscheinlich 400 Mal vorlesen. Aber Vater und Sohn konnte ich alleine lesen, das fand ich ganz toll. Hattest du sonst noch so Comic-Vorbilder? Ich habe immer Tim und Struppi gelesen als Kind. Gab es für dich sowas, was dich noch sonst so beeindruckt hat als Kind? Zu Tim und Struppi habe ich nie so richtig so einen Zugang gefunden. Also es war schon wirklich Asterix und Obelix und ich mochte auch Heger den Schrecklichen sehr gerne. Das ist ja auch so ein typischer Zeitungsstrip. Das ist ja vielleicht auch so ein Thema, denn ja auch Vater und Sohn ist ja als Zeitungsstrip ursprünglich erschienen. Ja, und Mutter und Tochter erleben zwar auch so ein bisschen ähnliche Dinge wie Vater und Sohn, aber zum Beispiel lesen sie gerne Comics in der Badewanne, glaube ich. Liest du auch Comics in der Badewanne, beziehungsweise wie viel beobachtete Wirklichkeit steckt denn drin in so einem Comic? Also ich persönlich bin ja eher Duscherin als Baderin und Comics unter der Dusche sind irgendwie echt blöd. Es sind aber schon ein paar echte Erlebnisse da drin verarbeitet. Zum Beispiel habe ich als Kind sehr gerne Waschmaschine geguckt und die Tochter, die guckt auch gerne Waschmaschine. Ja, das habe ich auch gemacht als Kind und vielleicht ist das auch ja sowas, was häufig in Comics drinsteckt, weil ja Comics sich traditionell auch ein bisschen an Kinder gerichtet haben, aber die Zeichner, ZeichnerInnen sind ja doch dann meistens Erwachsene. Also ist das so immer so eine, auch Nachdenken ist über Kindheit vielleicht auch ein bisschen. Jetzt sind wir ja hier im Radio und können die Bilder nur beschreiben, dass zum Beispiel die Geschichte mit dem Ball im Baum, Mutter trinkt Kaffee aus dem Becher, Tochter bittet um Hilfe, denn der Ball hängt fest im Baum. Die Tochter turnt dann relativ akrobatisch rum auf den Schultern der Mutter und die Passanten, die werfen Geld in so einen Kaffeebecher dann rein, weil es so akrobatisch eben aussieht und beeindruckend aussieht. Und der Ball wird dann runtergeholt und die Mutter wundert sich dann über das Geld, was plötzlich in diesem Becher drin ist und wirft den Ball zurück in den Baum, in Erwartung vielleicht noch von noch mehr Geld. Bei Vater und Sohn gibt es das so ähnlich mit einem Apfel, habe ich jetzt recherchiert, denn ich habe mir extra Vater und Sohn nochmal ausgeliehen aus der Bibliothek. Den Vater und Sohn müssen da so einen Apfel vom Baum runterholen oder wollen den runterholen, der hängt ganz oben und sie versuchen dann mit allen Mitteln diesen Apfel vom Baum zu holen, gehen dann aber enttäuscht weg, denn das klappt alles nicht und dann schließlich 5 Minuten später fällt der Apfel vom Baum. Ja, so ist das manchmal im Comic wie im wirklichen Leben. Das Besondere ist ja, dass alles ohne Worte passiert. Da ist es ja auch verwandt mit dem Slapstick, so ein bisschen aus der Stummfilmzeit. Der letzte Webcomic, das Hochhaus, war ja mit Sprechblasen. Ist das eigentlich schwieriger, so komische Comics ohne Sprechsprache zu zeichnen? Also für mich ja. Also ich mag Sprache sehr und für mich war bisher die Verbindung von Bild und Sprache immer wirklich sehr, sehr, sehr wichtig. Und das war nochmal eine völlig andere Challenge, ganz auf Sprache zu verzichten. Also ja, es musste sehr viel körperlicher werden, es musste sehr viel in der Gestik und Mimik irgendwie noch ausdrucksstärker werden, als ich das bisher gemacht habe. Erich Oser hat ja ab 1921 ungefähr in Leipzig an der heutigen Hochschule für Grafik und Buchkunst studiert, war auch mit Erich Kästner zum Beispiel befreundet, hat vor 1933 auch so antifaschistische Karikaturen gezeichnet, ist dann nicht ins Exil gegangen, hatte auch einige Probleme dann, hatte Publikationsverbot und konnte dann unter Pseudonym E.O. Plauen ab 1935 diese Vater- und Sohn-Geschichten veröffentlichen und wurde 1944 allerdings dann vor den Volksgerichtshof gestellt, weil er sich mit seinem Freund Erich Knauf privat über seine Sicht auf den untergehenden NS-Staat unterhalten hatte und dabei belauscht wurde. Er hat sich im Gefängnis dann umgebracht, sein Freund Erich Knauf wurde zum Tode verurteilt und hingerichtet. Hast du dich auch noch mal tiefergehend mit der Biografie von Erich Oser dann beschäftigt im Zuge deiner Recherchen? Ja, natürlich. Also ich habe schon noch viel über ihn gelesen und mir auch seine Zeichnungen, die er vorher unter anderem für den Vorwärts zum Beispiel gemacht hat, angeguckt. Aber also eine totale Expertin bin ich nicht und da überlasse ich, glaube ich, irgendwie viele Sachen gerne der Wissenschaft. Es gibt ja in Mutter und Tochter auch so ein paar wiederkehrende Motive, zum Beispiel die Comics, wo Mutter und Tochter vor einer idyllischen Strandperspektive aufs Meer Federball spielen oder Tischtennis womöglich auch und sich dann herausstellt, dass sie sich vor dem Schaufenster eines Fernsehgeschäfts mit einem sehr großen Flachbildschirm befinden. Oder die Tochter spielt zum Beispiel mit Puppen und die Mutter möchte aber, dass sie sich vielleicht feministischere Hobbys sucht. Ich musste da auch an einen meiner Lieblingscomics denken, nämlich an Crazy Cat von dem Zeichner George Harriman, der auch ohne Worte auskommt. Kannst du dich auch begeistern für solche frühen Anfänge der Comic-Strips in Zeitungen, also vielleicht noch außer halt Vater und Sohn? Nee, also zu Crazy Cat habe ich nie wirklich irgendwie ein Verhältnis bekommen. Also ich kann mir das angucken und ich verstehe schon, was mir das erzählt, aber so richtig gepackt haben die mich nie. Sehr schön finde ich auch die Art und Weise, wie du Webcomics gestaltest, zum Beispiel in deinem Comic Das Hochhaus, wo so verschiedene Etagen eines Hochhauses in kurzen Strips beschrieben werden. Auch Mutter und Tochter sind als Webcomic ja nochmal anders. Was ist das Reizvolle an so einem Webcomic für dich? Also beim Hochhaus, da war das Reizvolle, also dieses Hochhaus, das habe ich über 102 Wochen hinweg gebaut. Also es sind 102 Etagen, die ich jeweils immer am Dienstag aufeinander gestapelt habe. Und da fand ich das toll, dass ich ja quasi eine unendliche Zeichenfläche habe. Also wenn ich möchte, kann ich quasi unendlich im Internet nach oben, nach unten, nach links und nach rechts scrollen. Und das fand ich toll. Also ich hatte ursprünglich so die Idee eines unendlich hohen Hochhauses. Und bei Mutter und Tochter begrenzt sich das ja eher so auf ja so 6 bis maximal, ich glaube, 18 Panels irgendwie pro Geschichte. Da hat mich dann schon interessiert, also die sozusagen die mögliche weltweite Wirkung des Internets. Also weil die beiden eben oder diese Geschichten, die kommen ohne Sprache aus, können also Sprachbarrieren überwinden. Und wie macht man das heute am einfachsten mit dem Internet? Also das fand ich daran oder für diese Geschichten irgendwie so reizvoll. Und bei diesen super harmlosen Analyse-Tools, die wir auf dieser Seite installiert haben, konnte ich dann auch schon sehen, dass dann, keine Ahnung, irgendwie in Südafrika 3 Leute das gelesen haben oder auf Taiwan oder wo auch immer in Venezuela. Und das hat schon ganz großen Spaß gebracht. Hast du als Kind eigentlich noch so klassische Zeitungsstrips, du hast jetzt schon von Hagar erzählt, in der Zeitung auch gelesen? Also hast du das noch mitbekommen, diese Art von Kultur, dass man in der Zeitung eben so einen Strip liest? Also die Zeitung, die meine Eltern abonniert hatten, da gab es glaube ich, nicht. Also Hagar hatten wir als Buch, genauso wie Vater und Sohn. Also ich weiß nicht irgendwie, ob im Spiegel zu der Zeit irgendwie Strips drin waren, da bin ich mir gerade nicht so sicher. Calvin und Hobbes gab es dann, glaube ich, irgendwann. Aber ja, das war dann schon so eine Übergangsphase. Du hast ja ursprünglich in Berlin Architektur studiert. Ich habe das Gefühl, dass der Zeichenstil in Das Hochhaus zum Beispiel, aber auch in den Geschichten von Mutter und Tochter auch ein bisschen architektonisch auf mich wirkt. Glaubst du auch, dass dein Zeichnen sich aus diesen Anfängen architektonischer Linien und Grundrisse so ein bisschen entwickelt hat oder dass das da noch mit drin steckt? Ich glaube schon, dass das technische Zeichnen mich beeinflusst hat. Also ich habe zum Beispiel auch darstellende Geometrie unterrichtet als Tutorin. Also da muss man sehr, sehr exakt und ordentlich zeichnen. Das hat mich schon beeinflusst. Also ich hoffe, dass ich mich ein bisschen befreit habe, aber so die gerade oder die geometrische Linie, die liegt mir einfach. Ich glaube, du bist dann irgendwie Zeichnerin auch bei der Titanic geworden, der Lieblingssatirezeitschrift meiner Jugend, wo immer so schöne Bildergeschichten und zum Beispiel die Serie Sondermann drin waren von Bernd Fahr und heute vielleicht auch noch die tollen Comics von Stefan Katz und Max Gold. Wie bist du denn eigentlich damals zur Titanic gekommen? War das dann wirklich so deine zeichnerischen Anfänge oder ja, wie hat das angefangen? Das war wirklich ganz, ganz, ganz am Anfang, als ich mir überlegt habe, irgendwie, ich möchte gerne meinen Humor professionalisieren. Und dann habe ich an so ein paar Zeitschriften, Zeitungen und Magazine so Probezeichnungen weggeschickt. Und bei der Titanic kam das dann relativ schnell und gut an. Es war noch so ein bisschen lustig, dass ich da teilweise meine Zeichnung oder auch die Anschreiben dazu nicht mit meinem vollen Namen unterschrieben habe, weil ich das Gefühl hatte, das ist alles so ein Tennis ja so ein bisschen frauenfeindlich, es gibt quasi keine lustigen Zeichnerinnen. Und das wollte ich ausprobieren und deswegen habe ich teilweise nur mit K.A. Greve auch die Anschreiben unterschrieben und bekam dann von der Titanic Postwenden eine Postkarte zurück. Lieber Herr Greve. Und da habe ich mich dann sehr bestätigt gefühlt und es war dann sehr lustig. Nach einer Woche habe ich dann einmal angerufen und habe gesagt, so, hallo, ich bin Herr Greve. Und das war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Ja, du machst ja auch Comic-Lesungen. Was ist das Geheimnis so einer guten Comic-Lesung für dich? Also ich glaube, das bezieht sich auch gar nicht unbedingt nur auf Comic-Lesungen, sondern allgemein auf Lesungen. Ich glaube, dass der oder die Lesende da vorne auf der Bühne, die muss da auch Spaß dran haben. Also die muss irgendwie Lust haben, so ein bisschen zu performen und muss ja so ein bisschen Spaß an der Bühne haben. Und das habe ich. Also nicht unbedingt jeden Tag. Also ich glaube, jeden Tag würde ich es nicht machen wollen. Aber hin und wieder finde ich das super. Und ich mache auch gerne Quatsch und ich lese gerne mit verstellter Stimme. Und ja, das bringt mir einfach Spaß. Und ich glaube, das bringt dann auch dem Publikum Spaß. Hoffe ich. Hast du denn schon Pläne für neue Comics? Also du bist ja auch mit anderen Dingen, mit Karikaturen zum Beispiel beschäftigt. Oder ja, ist jetzt ja auch gerade erst abgeschlossen, ein bisschen. Ja, ich bin jetzt immer noch irgendwie am Durchatmen. Es ist jetzt ja wirklich gerade ganz frisch geschlüpft, das Buch. Und es war wirklich sehr viel, sehr, sehr viel Arbeit, sehr lang die Arbeit. Und ich muss jetzt erstmal, glaube ich, eine Zeit lang, also sozusagen, so ziellosen Quatsch machen. Und dann weiß ich vielleicht irgendwann wieder, was ich gerne erzählen möchte. Das sagt die Autorin Katharina Greve über die Radio Blau, ja, mit ihr gesprochen hat über ihre Comics, nämlich die sie veröffentlicht hat. Ein ganzes Buch ist entstanden mit 42 Comics über Mutter- und Tochtergeschichten. Sie hat hier erklärt, woher das so kommt. Also auch ein widerständiges Comic-Zeichnen, was da Katharina Greve macht. Und wer jetzt interessiert ist an diesem Buch, das ist im Avant-Verlag erschienen und ja, umfasst diese ganzen Comics-Geschichten von Mutter und Tochter. Die kann man da also in gebundener Fassung sich anschauen und ja, sie kommen ganz ohne Text aus, also sich auch die Texte dabei selber vielleicht überleben. Und wer dann noch mal ein bisschen vorher vielleicht reinschauen möchte, was das so für Comics sind, die sind auch auf der Website von Katharina Greve zu finden unter, obwohl es gibt eine eigene Website sogar, also mother-and-daughter.de. Da finden sich diese Comics auch online, kann man sich da anschauen. Und von dem Hochhaus, von dem hier auch im Gespräch die Rede war, auch dieses Comic findet sich online unter das-hochhaus.de. Also Katharina Greve ist da online auch sehr präsent und transparent mit ihrer Kunst, die sie so macht, die aber eben auch in gebundener Fassung im Buch beim Avant Verlag herausgekommen ist. Wir haben Montagmorgen und heute ist der 24.11. Todestag von Freddie Mercury, der im Jahr 1991 verstorben ist und an den wir jetzt hier erinnern wollen mit einem Song von ihm und natürlich seiner Band Queen. Let's go! He walks barely down the street with the brim pool way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, hey. Hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. Another one bites the dust. Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts the dust. Heute vor 34 Jahren ist Freddie Mercury verstorben, den wir hier gerade bei Queen gehört haben. Also im kommenden Jahr dann 35. Todestag, vielleicht Anlass, einmal mehr über Freddie Mercury ja, nachzudenken und zu erzählen. Sehr toll erzählt von ihm die Doku The Great Pretender, die aktuell auch auf Arte zu sehen ist und in der Arte-Mediathek auch ist. Freddie Mercury, The Great Pretender, eine Doku, die man heute anlässlich des Gedenktages an ihn auch gucken könnte. Vielleicht mein Tipp für euren Abend, heute Abend, The Great Pretender, sich mal rauszusuchen. Freddie Mercury ist übrigens in London verstorben und in London wirkt auch die Künstlerin Farai, die vor einigen Jahren zwei Alben veröffentlicht hat und danach wurde es sehr still um sie. Ob sie noch Musik macht, das weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall das, was sie veröffentlicht hat, das fand ich recht beeindruckend. Und so hören wir jetzt von Farai eines ihrer ersten Stücke, Lion Warrior. I'm a warrior. Farai haben wir hier gehört mit Lion Warrior, gehört im Morgenmagazin auf der 95.9 Radio Korax oder auf ja, dem freien Radio, das ihr gerade eingeschaltet habt. Vielleicht ja Radio Unerhört in Marburg oder die freien Radios Berlin-Brandenburg oder Radio Blau oder Coloradio oder Radio Swupfort oder. Schön, dass ihr an diesem Montagmorgen dabei seid. Wir wollen auf den morgigen Tag, den Dienstag schauen. Da beginnt nämlich am Dresdner Oberlandesgericht der Prozess gegen 7 AntifaschistInnen, die der sogenannten Antifa Ost angehören sollen. Ihnen wird der Vorwurf gemacht, einer kriminellen Vereinigung angehört oder diese unterstützt zu haben. Zudem sollen sie Körperverletzungsdelikte gegenüber Personen aus der rechten Szene begangen haben. Prozesstermine sind bis ins Jahr 2027 angesetzt. Wir haben da oder vielmehr Radio Dreieckland hat einen Redakteur vor Ort in Dresden, der dann ja selber vom Prozess berichten wird. Und vorab hat Radio Dreieckland schon mit seinem Redakteur Thomas gesprochen, was genau dieses Antifa-Ost-Verfahren umfassen wird und was er sich da ja auch davon erstmal erwartet, wenn es denn dann morgen in Dresden vor dem Oberlandesgericht losgeht. Antifa-Ost vor Gericht. Vielleicht kannst du erst noch einmal ein bisschen erklären, um was es da in Dresden gehen wird. Ja, es sind 7 Antifaschistinnen angeklagt im Jahre 2019 und in den fortfolgenden Jahren, insbesondere in Ostdeutschland, aber auch in einem Fall geht es um den Fall in Dortmund, Angriffe auf Neonazis und Neonazi-Strukturen vorgenommen zu haben. Es gab ja vor einigen Jahren den Antifa-Ost-Verfahren Teil 1. Dort wurde unter anderem Lina E. zu einer Haftstrafe von über 5 Jahren verurteilt. Die Generalbundesanwaltschaft kriminalisiert letztlich antifaschistischen Protest und Widerstand auf der Straße. Und das Besondere an diesem gesamten Antifa-Ost-Komplex ist nicht, dass der Vorwurf von Körperverletzungen irgendwie vor Gericht verhandelt wird, sondern dass der Generalbundesanwalt das gesamte Verfahren schon vor vielen, vielen Jahren übernommen und dann eben vor dem Oberlandesgericht angeklagt hat. Wenn wir jetzt einfach nur auf Körperverletzungsdelikte schauen, so wie sie ja zum Beispiel Nazis gegenüber Linken auch oft begehen, das wird vor irgendeinem Amtsgericht verhandelt, ganz gelegentlich mal vor einem Landgericht, aber fast nie vor einem Oberlandesgericht. Die Verfolgung durchs Oberlandesgericht oder halt die Prozessführung dort hat den Hintergrund, dass der Generalbundesanwalt hier von einer kriminellen Vereinigung ausgeht, also der berüchtigte Paragraph 129 und damit nicht nur dann die Anklageerhebung vor dem Oberlandesgericht ermöglicht, sondern auch eine umfassende, tiefgehende Ausforschung linker Strukturen und Zusammenhänge. Das Antifa-Ost-Verfahren hängt durchaus auch zusammen mit dem sogenannten Budapest-Komplex. Bekannt geworden ist der Fall Mai von Maya. Maya befindet sich in Budapest, war auch eine Zeit im Hungerstreik. Wie hängen diese Verfahren, diese Komplexe zusammen? Also sie hängen zusammen, weil es persönliche Kennverhältnisse zwischen verschiedenen Beschuldigten und Angeklagten gibt und weil jetzt zum Beispiel vor dem Oberlandesgericht Dresden, wo um 9.30 Uhr am kommenden Dienstag der Prozess beginnen wird, mehrere der Angeklagten nicht nur vorgeworfen wird, im sogenannten Antifa-Ost-Komplex Straftaten begangen zu haben, das heißt Neonazis angegriffen zu haben in Erfurt zum Beispiel oder in anderen ostdeutschen Städten, sondern es wird mehreren Angeklagten parallel auch vorgeworfen, zum Beispiel halt eben Johann G. auch nach Ungarn gefahren zu sein im Frühling 2023 und sich dort an Angriffen auf Neonazis beteiligt zu haben. In Ungarn marschieren jedes Jahr im Februar Neonazis aus ganz Europa auf, um ein Heldengedenken, ein SS-Heldengedenken dort abzuhalten. Und da wurde ihnen halt 2023 mal von Antifaschisten und Antifaschistinnen Grenzen aufgezeigt. Und das Hauptverfahren, was Budapest jetzt angeht, von dem du gesprochen hast, wo ja Maya wahrscheinlich im Januar in Budapest ihr Urteil erwarten wird, findet dann ab Januar wiederum in Düsseldorf statt. Dort vor dem Oberlandesgericht sind einige junge Antifaschistinnen angeklagt, die auch in Haft sitzen. Und dieser große Komplex wird dort verhandelt. Und das Anspruchsvolle an dem Dresdner Prozess, von dem wir ja jetzt sprechen, ist halt eben, dass dort nicht nur Antifa Ost, sondern halt eben auch Budapest behandelt wird. Deswegen hat jetzt schon das Oberlandesgericht Termine bis Ende Juli 2027 angesetzt. Also das Ganze wird ein ziemlich langer Prozess. Verteidiger. Ist auch politisch sehr aufgeladen, weil vor wenigen Tagen hat die USA Antifa Ost als Terrororganisation gelistet. Genau, dass diese Meldung ging noch durch die Medien. Was bedeutet das für diejenigen, die jetzt von den Behörden unter dem Label Antifa Ost verhandelt werden? Also solange Antifa Ost in den USA nur als Organisation gelistet ist und noch keine Einzelpersonen, bedeutet es erstmal für die Antifaschistinnen hier in Deutschland relativ wenig. Das heißt, wenn in den USA Spenden gesammelt werden würden für Antifa Ost, wäre das in den USA selber strafbar. In den USA kann es bedeuten, dass Antifas, die dort sich für Antifa Ost einsetzen, deswegen kriminalisiert werden, weil sie sich für Antifa Ost-Genossinnen einsetzen. Und für Deutsche, also für Antifaschistinnen hier in Deutschland, oder wir denken ja auch an Said, der ja in Frankreich ist, oder an Maya in Ungarn, wird es erst dann richtig brisant und persönlich vielleicht auch Konsequenzen haben, wenn sie als Personen auf die Terrorliste gesetzt werden sollten. Die Verteidiger der Angeklagten im Dresdner Verfahren, was jetzt am Dienstag in Dresden startet, befürchten ein bisschen schon eine Vorverurteilung ihrer MandantInnen. Warum? Sie befinden das ganze Verfahren ist inszeniert als Terror- oder Antiterrorprozess. Es findet statt im Hochsicherheitssaal des Oberlandesgerichts Dresden. Antifas haben natürlich eine Kundgebung angemeldet. Neonazis wollen auch kommen. Ja, allein die Verfahrensübernahme seinerzeit durch die Generalbundesanwaltschaft politisiert das Verfahren in einem extremen Maße. Du hast schon diese lange Prozessdauer angesprochen. Wie blickst du auf den Prozess? Wie denkst du, wird sich dieser Entwicklung, was wird das für eine Belastung auch der Betroffenen sein? Also wir haben einen hohen Verurteilungserwartung letztlich aus staatlicher Sicht. Wir haben das Verfahren von Hanna, das war das erste Budapest-Verfahren, von dem wir gesprochen haben, in München. Die ist ja verurteilt worden zu einer langen Haftstrafe. Wir haben das Antifa-Ost-Verfahren 1, wo Lina und andere bis zu über 5 Jahren Haftstrafe verurteilt worden sind. Das heißt, im jetzigen Verfahren werden wir nicht erwarten können, dass die Leute mit irgendwelchen Freisprüchen rausgehen. Das ist eine enorme Belastung für die Menschen, die ja in Untersuchungshaft sitzen, weil die ihrer Freiheit entzogen sind und unter Sonderhaftbedingungen festgehalten werden, in den ersten Wochen und Monaten auch in strenger Isolation, mit Verlassen des Haftraumes, nur mit Fesselung, was so der Repressionsapparat zu bieten hat. Eine ganz besondere Belastung ist das Verfahren allerdings auch für Angeklagte jetzt in Dresden, die in Freiheit sind und denen jetzt keine konkrete Beteiligung an irgendwelchen Angriffen, sondern lediglich eine Unterstützung der sogenannten kriminellen Vereinigung vorgeworfen wird. Denn die Personen müssen jetzt die nächsten Jahre in der Regel 2 Tage in der Woche beim Oberlandesgericht Dresden verbringen. Das heißt, irgendwie ein geordnetes Berufsleben, ein Studienalltag, ein Freizeitleben ist für die nächsten 2 oder 3 Jahre für diese Angeklagten völlig ausgeschlossen. Etwas zynisch gesagt, die Gefangenen sitzen ja in ihren Zellen und werden dann in den Gerichtssaal gefahren und haben ja in Anführungsstrichen nichts anderes zu tun. Aber die Leute draußen, die ihr normales Leben führen wollen, werden alleine durch die über 2-jährige anstehende Prozessdauer in einem Maße bestraft werden, die völlig unverhältnismäßig ist und die halt eben auch diesen politischen Charakter dieses Verfahrens offenbar macht. Das sagt RDL-Korrespondent Thomas. Wir haben mit ihm gesprochen anlässlich des am Dienstag beginnenden Antifa-Ost-Prozesses in Dresden, wo schon bis ins Jahr 2027 Prozesstermine angesetzt sind und mehr zu diesem Prozess. Das sagte Fabian hier gerade. Danke, Fabian, für die Zusammenfassung des Gesprächs. Wir haben hier ein Gespräch von Radio Dreieckland gehört zum Antifa-Ost-Prozess, der morgen also in Dresden vor dem Oberlandesgericht startet und natürlich auch hier im tagesaktuellen Programm

von Depression, Angst, Einsamkeit und weniger sozialen Vergleichsdruck berichtet. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters über die ungeschwärzten und veröffentlichten Gerichtsakten. Meta habe das Projekt beendet, ohne die Ergebnisse zu veröffentlichen. Ein Meta-Sprecher erklärte, die Studie sei wegen methodischer Mängel eingestellt worden. In den USA klagen aktuell mehrere Schulbezirke gegen die Unternehmen Meta, Google, TikTok und Snapchat. Sie werfen ihnen vor, die intern bekannten Risiken ihrer Produkte absichtlich vor Nutzenden, Eltern und Lehrenden verborgen zu halten. TikTok, Google und Snapchat reagierten zunächst nicht auf die Vorwürfe. Meta hingegen wies Anschuldigungen in diesem Zusammenhang zurück. Deutschland gibt im europäischen Raum am meisten Geld für Sozialausgaben aus. Wie der NDR berichtet, geht dies aus einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft hervor. Demnach wendet Deutschland 41% der Gesamtausgaben für Renten, Kranken- und Arbeitslosenversicherung sowie das Bürgergeld auf. Und das seien auch mehr Prozent als etwa skandinavische Länder für Sozialausgaben aufwenden. Besonders hoch seien auch die Ausgaben für die öffentliche Verwaltung. Sie seien in den Jahren 2001 bis 2023 von gut 7% auf 11% gestiegen. Für die Bildung gibt Deutschland im europäischen Vergleich demnach am wenigsten Geld aus. Dieser Bereich umfasse nur gut 9% des Budgets. Verdi-Chef Wernicke hat Arbeitgeber vor Streiks im Winter gewarnt. Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, machen die Gewerkschaften Druck mit Blick auf die Anfang Dezember beginnende nächste Tarifrunde. Verdi-Chef Wernicke drohte mit Streiks, sollten die Arbeitgeber keinen realitätstauglichen Vorschlag machen, wie er sagte. In der Süddeutschen Zeitung warnte Wernicke vor den Folgen, sollten Angestellte an Schulen, Universitätskliniken oder bei der Polizei streiken. Bisher fordert Verdi 7% mehr Lohn. Die Bundesländer, die lehnen das aber ab. Wernicke kritisierte außerdem die jungen Unionsabgeordneten im Bundestag, die damit drohen, das geplante Rentenpaket zu blockieren. Er mache sich Sorgen um die politische Stabilität im Land. Und zuletzt noch die Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, Ferda Attermann, fordert längere Beschwerdefristen nach Fällen von Diskriminierung. Wie der Deutschlandfunk berichtet, fordert Ferda Attermann, dass sich Menschen länger gegen Fehlverhalten wehren können sollten. Wer diskriminiert werde, brauche Zeit und keinen Zeitdruck, das sagte Attermann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland zufolge. Während Menschen in den meisten europäischen Ländern eine Frist von 3 bis 5 Jahren hätten, um sich etwa gegen sexuelle Belästigung oder Diskriminierung am Arbeitsplatz zu wehren, seien es in Deutschland nur 2 Monate. Attermann sprach sich konkret für eine Frist von mindestens 12 Monaten aus. Dann könnten Menschen auch hierzulande das Erlebte verarbeiten, sich beraten lassen und überlegte Entscheidungen treffen. Bei einer zu kurzen Frist hingegen könnten Konflikte eskalieren, vor allem zwischen Unternehmen und Mitarbeitenden. Soweit ein Blick auf die tagesaktuellen Meldungen zum heutigen Montag, den 24. November. Wir haben es 8:08 und in Halle sind es 1 Grad draußen. Der Schnee, der die Nacht über gefallen ist, der schmilzt dahin und es werden heute auch so um die 3 Grad und es bleibt wolkig und ähnlich, nur man kann 1 Grad draufrechnen, sieht es in Berlin und überhaupt im Osten der Republik aus. Also es bleibt kühl, winterlich, aber nicht mehr ganz so klirrende Frostnächte wie am vergangenen Wochenende sind zu erwarten. Aber immerhin haben diese Frostnächte ja auch dazu geführt, dass mal wieder Eiswein geerntet werden konnte, zum Beispiel in Thüringen, für den es nämlich -7 Grad braucht, damit die Trauben ganz komplett quasi eineisen und dann wird der schnell abgeerntet. Das war zum Beispiel auch so eine Meldung vom Wochenende. Und dann, wer das nötige Geld in der Tasche hat, kann sich dann also auf Eiswein freuen. Wie auch immer der schmeckt. I don't know. Und für alle, die jetzt gerade vielleicht aufgewacht sind, so kurz nach 8 und denen es noch schwer fällt, in den Tag zu starten und in die Woche zu starten oder ja, die auch eh schon längst wach sind und aber trotzdem immer noch sich denken, oh, es ist Montag, habe ich hier den passenden Montagssong für euch von den Boomtown Rats. Inside her head gets switched to overload. gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. Daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reason do you need to be shown? Down. The telex machine is kept so clean and it types to a waiting world. A mother feels so shocked, father's world is rocked, and their thoughts turn to their own little girl. Sweet 16 ain't that peachy keen. Now it ain't so neat to admit defeat. They can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reasons do you need? Oh, tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Mondays. I wanna shoot. Wants to play with the toys a while, and school's out early, and soon we'll be learning, and the lesson today is how to die. And then the bullhorn crackles and the captain tackles with the problems of the house and wife. And he can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reason do you need to die? Die, oh, oh. And the silicon chip inside ahead gets switched to overload. Oh, and nobody's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. And daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reasons, 'cause there are no reasons. Why reason do you need to be shown? Ein Song für alle, die Montage nicht mögen. Und jetzt habe ich noch einen Veranstaltungstipp für alle, die Mieterhöhungen nicht mögen. In Berlin gibt es ja die vielleicht euch auch schon längst bekannte Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, die sehr dabei sind, nachweisen zu wollen, dass Vergesellschaftung nicht nur juristisch, sondern auch finanziell möglich ist. Also Vergesellschaften von bislang in privater Hand befindlichen Wohnraum, wie zum Beispiel von Deutsche Wohnen. Und die Initiative und der Volksentscheid in Berlin waren ja erfolgreich und eigentlich muss der Senat da jetzt so eine Vergesellschaftung auch per Gesetz dann umsetzen. Das Ganze aber, das hakt. Und da ist also Deutsche Wohnen und Co. enteignen die Initiative dabei, jetzt auch weitere Belege zu liefern, warum genau das, was sie sich da überlegt haben, Wohnraum muss vergesellschaftet werden, auch eben finanziell möglich ist. Und da findet heute Abend in Berlin ein Fachgespräch statt zu Refinanzierungsoptionen in vergesellschafteten Wohnungsbeständen. Und dieses Gespräch, das geht zurück auf eine Studie, die da nämlich Deutsche Wohnen und Co. enteignen in Auftrag gegeben haben. Die Studie nennt sich genau so, Refinanzierungsoptionen in vergesellschafteten Wohnungsbeständen. Die wurde vergangene Woche veröffentlicht und von einem Team um André Holm, Dr. André Holm von der Humboldt-Uni Berlin und Friederike Tonke erarbeitet. Und die Ergebnisse der Studie, die zeigen, die Kosten für die Vergesellschaftung lassen sich vollständig aus den Mieteinnahmen refinanzieren, ohne dauerhafte Zuschüsse aus dem Landeshaushalt. Und das bei bezahlbaren Mieten und einer funktionierenden Bewirtschaftung. Und damit zeigt die Studie, Vergesellschaftung ist eben nicht nur juristisch, sondern auch finanziell machbar. Und wer darüber heute mehr wissen möchte, kann zum Fachgespräch kommen, das da heute Abend 19 Uhr startet am Campus Wilhelminenhof der HTW Dresden im Raum WHG 007 008. 19 Uhr geht's da also los, oder aber ihr guckt einfach mal auf dwenteignen.de nach. Da erfahrt ihr dann auch alles Neue um diese Studie und auch, wie es eben um diese Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen in Berlin aktuell steht. Das also als ein kleiner Tipp für heute Abend, wie man auch in die Woche starten kann, sich nämlich mit Vergesellschaftung von Wohnraum beschäftigen am Abend. Und musikalisch untermalt das jetzt und spendet ein bisschen Energie, um in die Woche zu starten, Noga Eres mit ihrem neuen Song Bubbling. I'm cocky, but you know I dress like a killer and talk with my chin up. I don't mean to be rude, but it's me now to wait for my minute to fuck the machine up. I'm just sitting here smoking a cigar, my index fingers tickling the trigger. I'ma put the whole world on a spinner and pour like a hot sauce all over your pizza. What do you mean? What do you do? Pop it a pee, pop it a poo. Give me the pill, give me the boot, give me the loot, give me the loot. What do you mean? What do you say? Top of the day, not a cliche. Give it away, give it away. End of the bar, take it away. You don't wanna see me bubbling. You don't wanna see me bubbling. And I'm on it, I'm on it, I'm on it, yeah. Shake me up and I'll be exploding. You don't wanna see me bubbling. You don't wanna see me bubbling. And I'm on it, I'm on it, I'm on it, yeah. Shake me up and I'll be exploding. Baddest, the meanest and greatest, you'll be manifesting a play with the aliens. The bed in the battle, the east in the vandal, the illest, the sickest, the threaten the devil. The shit that I'm talking, the image of damage, I'm blaming the band and I'm bending the band and I'm better and better in that fucking language. Stopping the shop, I'm a whole other package. And every trick I catch, I dedicate to all the who thought I would be nobody or somebody like. And I'm popping champagne cause it's bubbles in the light. Be careful not to shake me up, I'm warning ya. What do you mean? What do you do? Pop it a pee, pop it a poo. Give me the pill, give me the boot, give me the loot, give me the loot. What do you mean? What do you say? Top of the day, not a cliche. Give it away. Give it away, end of the bar, take it away. You don't wanna see me bubbling. You don't wanna see me bubbling. And I'm on it, I'm on it, I'm on it, yeah. Shake me up and I'll be exploding. You don't wanna see me bubbling. You don't wanna see me bubbling. And I'm on it, I'm on it, I'm on it, yeah. Shake me up and I'll be exploding. Noga Eres haben wir hier gerade im Morgenmagazin gehört mit einem neuen Song von ihr, vor wenigen Tagen erst veröffentlicht. Wir wollen nun auf den morgigen Tag schauen, den 25. November. Das ist der Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen, also der Tag gegen patriarchale Gewalt vor allem. Und anlässlich oder ja im Kontext dieses Tages sind in den vergangenen Tagen auch mehrere Meldungen und Studien herausgekommen, die erschrecken und die dieses Bild patriarchaler Gewalt noch einmal sehr drastisch aufzeigen. Einer UN-Studie zufolge erlebt nämlich fast jede dritte Frau in ihrem Leben Gewalt, in den meisten Fällen von einem Partner oder Ex-Partner. Besonders hoch sind da die Zahlen der Betroffenen in pazifischen Inselstaaten. Das geht aus einer Studie der Weltgesundheitsorganisation, also der WHO, hervor. Und die WHO geht von 840 Millionen Opfern weltweit aus. Und das wahre Ausmaß des Problems, das sei aber noch größer, da viele Betroffene aus Angst nicht darüber sprechen wollten, heißt es etwa von der UN. Und wie es in Deutschland aussieht, wie ein Mord an Frauen, an Flinterpersonen, ein sogenannter Femizid, was so, ich sag mal, die Bedingungsfaktoren sind, wie viele es da auch in Deutschland gibt, das hat nun eine Studie, ist der diesen Fragen nachgegangen, der Uni Tübingen, und auch die wurde vor wenigen Tagen veröffentlicht und zeigt auf, wie auch durchaus vielfältig die Bedingungsfaktoren sind, wie es zu Femiziden kommt. Und aber sie zeigt auch auf, oft ist am Anfang eine Trennung und oft stehen dahinter Eifersucht und Sexismus. Man kann sich da sehr breit dazu belesen über diese Studien und Meldungen aus den letzten Tagen. Man kann auch dazu morgen früh das Morgenmagazin auf Radio Korax hören, das sich nämlich genau auch diesem Tag widmet, dem Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Morgen um 7 einfach einschalten und dann bis um 10 auch mit Infos und Reflexionen dazu versorgt werden. Und wer da morgen auch noch anders aktiv werden möchte. In Leipzig findet zum Beispiel eine Demonstration anlässlich dieses Tages statt. Täter sein hat System, Gewaltstrukturen durchbrechen, so das Motto der Demo, die da morgen 14.30 Uhr in Leipzig am Grassi-Museum startet. Eine Demo also gegen patriarchale Gewalt und gegen Femizide. Ni una menos, keine mehr, unter auch diesem Titel steht die Demo da morgen in Leipzig. Start am Grassi-Museum, 14.30 Uhr. Das vielleicht hier noch ein paar mehr Infos zu dem, was jetzt in auch den nächsten Tagen, also konkret morgen so passiert und stattfindet und womit man sich beschäftigen kann. Und darf und sollte. Und ganz passend vielleicht auch dazu hier eine Musik von Leslie Gore. You don't own me. You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. And don't tell me what to do. Don't tell me what to say. And please, when I go out with you, don't put me on display. 'Cause you don't own me. Don't try to change me in any way. You don't own me. Don't tie me down, 'cause I'd never stay. Leslie Gore war, glaube ich, 17, als sie diesen Song gesungen und aufgenommen hat in den 60er Jahren und wurde damit zu einer, die da ganz feministisch vorangeschritten ist in einer so patriarchal geprägten Zeit wie den 60ern. You Don't Own Me, passend zum morgigen Tag gegen patriarchale Gewalt an Frauen und Mädchen. Hier gehört im Morgenmagazin auf Radio Kurax und all den anderen freien Radios, die auch zugeschaltet sind. Oh, aufstehen, hinlegen, Radio Kurax hören. Das Morgenmagazin. Radio Kurax 95,9. Aber vielleicht hört ihr ja auch die 88,4 in Berlin oder die 90,7 in Potsdam, also die freien Radios Berlin-Brandenburg. Oder aber ihr hört bei Radio Unerhört in Marburg zu oder Radio Slupfort in Frankfurt oder in Sachsen auf den freien Radios. Von wo auch immer, schön, dass ihr hier dabei seid. Wir wollen jetzt an diesem Morgen in die Westsahara schauen. Der UN-Sicherheitsrat hat Ende Oktober davon gesprochen, dass die Westsahara eine autonome Region innerhalb Marokkos werden könnte, also kein eigener Staat. Seit dem Abzug Spaniens im Jahr 1975 ist die Westsahara von Marokko völkerrechtswidrig besetzt. Tausende Sahrauis mussten 1975/76 ihre Heimat damals verlassen und fanden in der algerischen Sahara dann Zuflucht. Dort entstand dann eines der ältesten Flüchtlingslager der Welt. Dieses Flüchtlingslager im Süden Algeriens existiert bis heute und im Westsahara-Konflikt geht es im Grunde um territoriale Ansprüche, Selbstbestimmung und die Nutzung natürlicher Ressourcen und natürlich auch, wo können die Menschen, die da in dem Flüchtlingslager im Süden Algeriens leben, auch sicher und gut leben. Radio Blau hat sich genau darüber mit Mohamed Badati vom CEOG e.V. unterhalten und auch Vertreter der Polisario in Sachsen und Bayern, sowie mit dem Journalisten Mohsen Obba. Beide waren zu einem Studiogespräch geladen und das Gespräch verlief bilingual, also auf Deutsch und Englisch. Zunächst ging es da um eine kurze Einordnung der beiden mit ihrer biografischen Geschichte und um die Migrationszeit von 1975 und 76 nach Südalgerien. Ja, die Situation zu dieser Zeit während der Flucht in die Flüchtlingslager der Polisario Südalgerien, das war eigentlich eine schwierige Situation bei vielen Sahrauis, weil wir in dieser Zeit wurden wir überrascht von Marokko als Nachbarland. Man hat nicht gedacht, dass wir irgendwann von einem Nachbarland annektiert werden. Und aber leider durch diese wirtschaftliche Interesse und Machtausdehnung des Monarchie in Marokko wollten sie eigentlich die Westsahara für sich haben und sie gehen davon aus, dass man auch diese Problematik in einer Woche im Griff haben. Aber jetzt hat eigentlich 50 Jahre dieser Krieg zwischen Marokko und Polisario gedauert. Du bist dann auch mit deiner Familie ins Exil gegangen, nach Algerien wahrscheinlich, oder? Ich bin mit meiner Großmutter ins Exil im Südalgerien geflüchtet und während der Flucht wurden wir auch von den marokkanischen militärischen Flugzeugen mit Napalm, Phosphor bombardiert. Und viele Sahrauis, sie haben eigentlich nicht die Möglichkeiten auch, dass sie ins Exil im Südalgerien zu flüchten und damit die meisten sind nur Fuß gegangen, bis eigentlich die algerische Grenze erreicht hatten. Ja, vielleicht jetzt die zweite Perspektive. Wir machen weiter auch in englischer Sprache. Wie war das? How was it with you? Where have you been born and how was it as a young person there? Yes, thank you for this opportunity to be here in Leipzig. My name is Mohsen Obba. I'm a journalist from the Western Sahara. I have been born in the refugee camps south of Algeria. I had my study between the refugee camps and Algeria, and I am participating here in the activity sharing awareness in Leipzig, Saxony, and General and Bayern regarding the conflict in general. We try to transfer the voice of the Sahrawi people people here to make the people know more information regarding the conflict in general. The situation in the refugee camps, it takes more than 50 years of the suffering, the silence of the international community regarding the referendum in Western Sahara. We're still waiting our right to decide our future in our homeland, which is Western Sahara. How's the situation, especially for young persons in the refugee camps in Algeria? Is there a perspective for them? Exactly. It's a good question because a lot of youth people who had especially a degree in the universities from the different countries like Algeria, Libya, Cuba, Spain, and other wars else. It's not easy to finish your career or your study, and when you come back to the refugee camps, you don't have opportunities for work. There is a big problem because we're still living in the conflict. Because of the occupation of Morocco in Western Sahara. So there is lack of opportunities for job for the people, and they're still waiting a referendum to decide their future, where we can enjoy our natural resources in the Western Sahara, a free country. Jetzt gibt es ja auch eine neue Entwicklung. Es gibt gab ein Treffen des UN-Sicherheitsrats und da wurde beschlossen, dass da vielleicht doch auch diese Autonomie innerhalb von Marokko favorisiert wird von vielen Staaten. Wie ist eure Perspektive darauf? Das ist ja vielleicht dann doch keine demokratische Entscheidung, so ein Beschluss. Ja, dieser Beschluss von UN-Sicherheitsrat, Resolution 2797, hat eigentlich keine Neuigkeiten für die Westsahara-Konflikte gebracht. Im Gegenteil, klar, es wurde jetzt in der Öffentlichkeit, international, in den Medien, in der Medien über diese Westsahara-Konflikt diskutiert und darüber berichtet. Und das ist ein Vorteil für unsere Problematik, dass man eigentlich davon hört. Von anderer Seite, Marokko, die haben diesen Autonomievorschlag fort irgendwie politisch und in der Öffentlichkeit und in den Medien auch vermarktet, indem sie auch behaupten, dass sie diese Konflikt Westsahara endgültig führt, und damit haben sie die Westsahara für sie gewonnen. Aber in der Realität, das stimmt nicht. In der Resolution wurde ganz deutlich gesagt, dass klar, dass dieser autonome Vorschlag ist ein Teil von Lösung des Konfliktes, aber gleichzeitig sollte auch die Selbstbestimmung des Saharauis auch akzeptiert. Drittens, die Konfliktparteien Polisario und Marokko, die sollten auch miteinander darüber verhandeln, bis sie eine politische Lösung gefunden haben. Und gleichzeitig konnten sie auch eine andere Vorschläge auf den Tisch vorlegen. Das heißt, und das ist auch dieser Kapitel 6 bei der Unsicherheitsresolution, ist nicht man verpflichtet, das auch zu machen. Ich meine, Marokko davor, sie haben 70 bis 80 Resolutionen abgelehnt, und damit hat eigentlich Sicherheitsrat keine Sanktionen dagegen. Und bei den Sahrauis, wir gehen davon aus, dass man nur über diese Selbstbestimmung des Sahrauis verhandeln kann. Die ja dann vielleicht auch mit da drin steckt. Und wie könnte das aber so ein Referendum dann aussehen, so eine Abstimmung? Ja, wie könnte man das organisieren, wie könnte das funktionieren? Ich meine, die UNO-Truppen, die sind seit Waffenstillstand von 1991 stationiert. Und da sollte 6 Monate später das Referendum durchgeführt. Und das Referendum leider wurde bis heute noch von der marokkanischen Seite mit Unterstützung von Frankreich verhindert. Aber es gab in dieser Zeit von 1991 bis ungefähr 2008 diesen Identifizierungsprozess, die UNO eigentlich jahrelang geleitet hat, um zu unterscheiden, wer sollte eigentlich an diesem Referendum teilzunehmen oder berechtigt und wer nicht. Und damit wurde am Ende die Liste endgültig gemacht. Das ist, besteht aus 86.860 Personen, die an diesem Referendum teilzunehmen sind. Aber die Marokkaner, die gehen davon aus, dass es diese Liste oder diese berüchtigten Personen, die sind Sahrauis, und damit werden sie diese Referendum verlieren, und damit haben sie das bis heute noch verhindert durchzuführen. Which role play economic reasons for these decisions? I mean, there are lots of natural resources in the Western Sahara area. Does it play a role in these decisions? So, in general, if we look in the conflict of the Western Sahara, it's an international game exactly because a lot of potential powers like U.S., they get benefit, and European Union, actually, they get benefit with Morocco from the Sahrawi natural resources. When we see the natural resources who are coming from the Ayoum, for example, or Dakhla, under the ticket that they are produced in Morocco, and they are not produced in Morocco here to Europe. This is against the international law and against the European law. When we go back to the last year after the European Court of Justice decision regarding that, regarding the natural resources in Western Sahara, it said in its decision, last decision, 4th October 2024, that there is difference between Western Sahara and Morocco. So European Union has to respect this law, European law, and European Court of Justice. I don't understand, like of Sahrawi, why the European countries, they have double approach or double position inside. They support Morocco with the benefit with our natural resources, and on the other side they said that they support the international law. This is a really big shame on Europe in general. There's also a peacekeeping mission from the UN at the moment, MINURSO. How's the situation? Is there still armed conflict at the moment? How is it? Yeah, actually, after the last decision coming from UN Security Council regarding the situation of the conflict in Western Sahara, MINURSO take another year to be part of the process for referendum or for peace solution, in peaceful solution in the Western Sahara. So it take place in the Western Sahara. And the conflict in general is in the UN hands, waiting a solution. The Sahrawi don't ask for anything as like without referendum. We just ask for one day of freedom when we can decide our future. This is a referendum. Can guarantee this option. How would be your utopia for a future of the region? What can you imagine? What would you wish for? Yes, actually, the Sahrawi people, or young people, they are well educated, they are ready. The Sahrawi community is ready to live in peaceful and enjoy their natural resources in the Western Sahara and in the freedom. So I wish that we can get one day of freedom to decide our future, like all the people in other world. We have the right to decide our freedom and our future in our homeland, and live in freedom like all the people in the world. Just what we wish is one day for a referendum, and we can do that in freedom. Wie ist das bei dir? Was würdest du für eine Zukunft dir vorstellen, für eine friedliche Zukunft? Was die Utopie? Was könnte man sich da vorstellen? Ja, die Utopie oder die Lösung dieses Konflikts für die Sahrawis, es gibt nur eine Sache, was wir eigentlich damals auch mit Marokko verhandelt haben, als viele internationale Persönlichkeiten, Sonderbeauftragte der UNO wie James Baker bis der ehemalige deutsche Präsident Horst Köhler. Die Sahrawis, die gehen davon aus, dass man eigentlich ein Referendum durchgeführt sollte, damit eigentlich die Sahrawis über ihre Meinung entscheiden konnten, ob sie ihre Unabhängigkeit haben oder an Marokko anzuschließen. Aber wir stellen auch die Frage an die Marokkaner, warum haben sie eigentlich Angst vor diesem Referendum? Wenn sie davon ausgehen, dass die Westsahara ein Teil von Marokko, sollten sie eigentlich diese Referendum durchführen lassen, und wir werden jegliche Ergebnisse am Ende auch akzeptieren. Ja, die Situation ist ja komplex und es ist eine lange Geschichte jetzt auch schon seit sehr langer Zeit. Jetzt im Moment gibt es auch eine Ausstellung in der Volkshochschule. Was gibt es da zu sehen? Also die läuft auch noch ein bisschen jetzt und erklärt vielleicht ein bisschen genauer noch die Situation. Ja, die Ausstellung in der Volkshochschule wurde das in Zusammenarbeit mit dem CEOC-Verein e.V. gemacht worden. Und das ist Westsahara dekoloniale Perspektive und steht auch in der Volkshochschule bis 26. November. Und diese Ausstellung konnte man darunter verstehen, das ist eigentlich für die Bilder sich schildern über diese Westsahara-Konflikt oder die seit Kolonialismuszeit vom 1884, als die Spanien die Westsahara kolonialisiert hatte, bis Marokko Annektierung und dass auch die Lebensbedingungen in Flüchtlingslager seit 50 Jahren. Es gibt auch mehrere Aussichten von Persönlichkeiten, von Jugendlichen, die man auch mit ihnen auch interviewt und der ist auch eine davon und jeder hat auch über seine Meinung etwas berichtet. How is it as a journalist in this region? I've heard from you that there are some radio stations in the refugee camps also. How's the situation for journalists there? So in the refugee camps for the Sahrawi journalists are working and trying to share the awareness between the Sahrawi local community and also they try to send and transmit the voice of the Sahrawi for freedom in over the world. There is another part of the journalists in the occupied area who under Morocco occupation they are suffering because they are not able to work in freedom like all the journalists in over the world. This is the situation we have, for example, in the refugee camps, five stations in each camp. We have a radio and TV station. They are trying to share awareness, speaking and with about different topics like politics, education, sanitation, and they're trying to make communication between the refugee camps and the other world. Ja, bleibt vielleicht nochmal zum Schluss auch nochmal auf die Ausstellung zu verweisen. Näheres über die Ausstellung findet ihr auch auf der Seite des CEOC e.V., ceoc.de, Westsahara der koloniale Perspektive. Da findet ihr alles und ja, die Ausstellung läuft auch noch vom 13. November, läuft also schon jetzt und bis zum 26. November noch. Die Ausstellung, das wird auch gezeigt, so ab 27. haben wir eine Veranstaltung bei Gesellschaft der Völkerverständigung. Ja. Die Veranstaltung, die wir jetzt haben, das geht auch bis 14. Dezember. Ja. In der Gesellschaft für Völkerverständigung, wann ist da die Diskussion? Die Diskussion sollte eigentlich über einen aktuellen Film, die eine deutsche Journalist voriges Jahr gedreht hat und das wird dieses Jahr ins Netz gebracht. Und dann werden wir den Film hier zeigen und dann anschließend wird eine Podiumsdiskussion gemacht werden. Radio Blau sprach über die Westsahara mit Mohamed Badati vom CEOC e.V. sowie mit dem Journalisten Mohsen Obba. Und wie gerade gehört, die Ausstellung zur Westsahara, dekoloniale Perspektive, so der Titel, die ist noch bis Mittwoch, da ist der 26. Zu sehen, immer in der Zeit ja von früh 8 bis 21.30 Uhr, da soll es aufhaben. Und genau, da kann man dann also in Leipzig sich diese Ausstellung nochmal vielleicht mit ein bisschen mehr Ruhe an einem Nachmittag in den letzten verbliebenen drei Tagen anschauen vom CEOC e.V. Hier gehört im Morgenmagazin, in dem ich jetzt ein neues Stück Musik euch spielen möchte von Dry Cleaning, die damit, das ist jetzt schon die dritte Single, glaube ich, die rausgekommen ist, ein neues Album ankündigen, das im Januar dann erscheint. Und wir hören jetzt hier Cruise Ship Designer. I'm a cruise ship designer. I'm striking while the iron is hot. I'm making the most of a bad situation. Cruises are big business. I don't personally like them, but I need to serve a useful purpose. desire very much a place in society. So designing cruise ships is my pastime and my living and my challenge. Designing cruises is for me a privilege and a lesson. Need to do it all the time. Need to do it all the time. Cruise ship designer. Striking while the iron is hot. Striking while the iron is hot. Making the most of a bad situation. It's a powerful boat for a powerful mind. And I design hotels that cause controversy. But I'm semi-anonymous, climbing ladders. I'm not an ambitious man, I believe in design. While the iron is hot, making the most. Striking while the iron is hot. Of a bad situation, it's a powerful boat for a powerful mind. Ja, das Designen von Kreuzfahrtschiffen ist so eine ganz ambivalente Sache, wie wir hier gerade von Dry Cleaning gehört haben. Und es ist, ich würde mal sagen, die Stunde der britischen Musik jetzt hier im Morgenmagazin von Dry Cleaning. Nun zu den Sleaford Mods. Auch die bringen im Januar, am 16. Januar, ein neues Album raus. Und wir hören jetzt hier von diesem Good Life. I'm not punching down, lads. I'm gonna style it out. I'm gonna make out I'm not doing it. But in reality, I am. The one thing that I don't tell ya, if you get anywhere with an idea, is a trail of cheesy bastards that come straight after you. Like, here, I'm not punching down. Just gonna remove you from the equation. I'm gonna get rid quick, like tattoos on Pete Davidson. It's alright. I mean, so fucking what? But why you been sniffing, you fucking terrible, my God. I can see a phantom, I can see a phantom, I can see a phantom. I can see a phantom, 25,000 fathoms, I can see a phantom. Yeah! I like yups and chucky quiet casters oiling from the gob. Like the ruin all you tight bastards trying to style it out with stuff that's robbed. Oi, judo master, climbing the stairs of fire. My guy's edgy in a lumpy car. He's got a flat fucking tyre. He's got awards for joyless faces, cause your fans like joyless shit. You got poses while the tour photographer polishes a turd, you prick. On your head like a parrot. You wear crap clothes like Jasper Carrot. You're not large, you're a tedium. Waste down, wayside feeding them. I can see a phantom, I can see a phantom, I can see a phantom. I can see a phantom, 25,000 fathoms, I can see a phantom. You know the good life's better for me. You know the good life feels like much when you're free. You know the good life's better for me. You know the good life feels like it must when you're free. It's real, you fucking fake shit. I fucking all the time. I smack my head in the smelly bed. I cry like a fucking child. My fucking head's gone, fuck it. Fucking bastard, see. Like everybody else alive, I think there's only as pain in me. Smashed against the rocks, the bones are his skull island. Touring climb the flames, his digitizes rage and silence. I'm the maggot man with a seventh hand. I'm evil, can eat while stunt cyclists, and I know it. I can see a phantom, I can see a phantom, I can see a phantom. I can see a phantom, 25,000 fathoms, I can see a phantom. You know the good life's better for me. You know the good life feels like much when you're free. You know the good life's better for me. You know the good life feels like much when you're free. The Good Life haben wir hier gehört von den Sleaford Mods, die im Übrigen im nächsten März auch auf Tour gehen und nach Berlin kommen werden. Das vielleicht als on the long run etwas, worauf man sich freuen kann, wenn man die Mods denn mag. Wir haben es jetzt 10 Minuten vor 9 an diesem Montagmorgen. Zeit also für den Vogel der Woche. Vogel der Woche. Just habe ich noch über die Trauerente schwadroniert. Da fliegt mir doch eine nahe Verwandte hier über den Wallendorfer See. Eigentlich noch hübscher als die Trauerente. Und irgendwie muss sie auch einen Preis bekommen für einen der schönsten Entennamen, nämlich Samtente. Samtig kommt sie daher, schwarz wie die Trauerente, hat aber anders als diese unterm Auge so einen schönen weißen Bogen. Auch weiß an den Flügeln, sodass sie insgesamt eine sehr hübsche Erscheinung ist. Aber sie schwimmt auch, wie alle Meeresenten, so ein bisschen eleganter auf dem Wasser. Auch gern mal den Schwanz nach oben, stelzend, taucht viel und wohnt wie die Trauerente am Rande des Polarkreises, wollte ich fast sagen. Auch zirkumpolar verbreitet, also hat so Unterarten auch bis nach Alaska und Nordostsibirien. Und das Interessante an dieser Samtente ist, dass sie natürlich selten ist, im Binnenland sowieso. Auf der Ostsee kann man sie im Winter schon gut sehen, aber da muss man ja auch erstmal hinkommen. Wobei, es sieht jetzt so echt geil aus, war so ein schönes Winterwetter. Aber was ich sagen wollte, ist, dass wir ja jetzt durch Herrn Merz und Co. mitbekommen haben, dass das also tatsächlich irgendwie nicht mehr aufzuhalten ist. Ein radikaler Klimawechsel, und das wird dann natürlich auch zum Stehenbleiben des Golfstroms kommen, und dann gibt es eine dicke Eiszeit. Und dann freuen sich darüber ein paar vereinzelte Samtenten, die nämlich im Osten der Türkei auf so Bergseen leben. Im ehemaligen armenischen Kernland. Die wurden ja 14 bis 18 von den Osmanen vertrieben, erschlagen, erschossen. Und so wohnt denn tatsächlich im Osten der Türkei, dort um den Wansee herum, nicht so wahnsinnig viele Menschen. Und auch die Vögel sehen da einigermaßen traurig aus, die paar, die es da gibt. Vor allen Dingen die Samtenten, die da so spärlich in diesen Vulkanseen sich angesiedelt hatten, nämlich bei der letzten großen Eiszeit vor 20.000 Jahren. Und die werden ja dann wohl wieder Besuch kriegen von ihren nordischen Verwandten. Und dann gibt es da eine richtig aufblühende Samtentenpopulation, wenn ganz Mitteleuropa dann vereist ist. Es gibt noch mehrere solcher Relikte dieser Eiszeit. Die Ohrenlerche zum Beispiel hatten wir ja schon mal beim Wickel. Auch der Monell-Regenpfeifer, die so inselartige Vorkommen haben, meist in Gebirgen und eben da so am Rand des ehemaligen fetten Eises. Sie wissen ja, wie das aussieht, ne? Dank Ice Age. Hat ja jeder schon mal so einen Eindruck bekommen. Aber wir warten einfach ein paar Jahre ab und dann gibt es diese krasse Landschaftstransformation ja nochmal. Und dann ist sie auch kein Wintergast mehr, unsere Samtente, sondern Dauergast, der Vogel der Woche, die Ente, die die Eiszeit verpennte. Vogel der Woche. Anna von Hausholf mit ihrem Song Stranger haben wir hier gehört und alle, die den Film In die Sonne schauen geguckt haben, haben vielleicht diese Klänge auch erkannt und sich ein bisschen an diesen Film zurückerinnert gefühlt gerade. Zumindest ging es mir so, aber ich habe diesen Song ja auch ausgewählt und gespielt hier im Morgenmagazin am heutigen Montagmorgen. Wir haben es 9:01 und wollen gleich nach einem Song von Stereolab, das darf ich hier schon mal ankündigen, auf die Situation der Jugendhilfe und die Situation der Jugendeinrichtung in Halle schauen, die nämlich sehr ungewiss ist für das kommende Jahr, weil die Stadt Halle da die finanziellen Mittel noch nicht dem Stadtrat vorlegt zur Entscheidung und damit ganz unklar ist, was da wie im nächsten Jahr überhaupt finanziert wird an Unterstützung für Kinder und Jugendliche. Darum soll es hier in diesem Morgenmagazin gleich gehen nach French Disco. In Halle droht ein massiver Kahlschlag bei den Jugendeinrichtungen. Über 30 Träger der Kinder- und Jugendhilfe sehen sich da vor einer existenziellen Bedrohung und können ihre Angebote im nächsten Jahr so nicht weiter planen und weiter betreiben, wenn nämlich die Jugendhilfeplanung nicht noch in diesem Jahr in

dann auch Mitarbeitende, Fachpersonal und so weiter kündigen müssen und dann ganz unklar bleibt, wie geht es dann denn, wenn da Mittel eingestellt sind, irgendwie weiter? Was muss da wieder aufgebaut werden? Nicht nur, wir haben über das Vertrauen gesprochen zwischen Trägern und Stadt, aber was ist dann auch mit dem Vertrauen zwischen den Kindern und Jugendlichen und den Einrichtungen, wenn die da einfach irgendwie schließen? Das fällt mir dazu noch kurz ein. Und genau, wir bleiben im Gespräch, auch hier natürlich im Radio auch hörbar. Und an der Stelle erstmal danke euch und Ihnen beiden. Danke zurück. Tschüss. An euch für euer Engagement. Ja, gern. Ich sprach hier gerade mit Hans und Uwe Kramer, zwei Träger der Freien Kinder- und Jugendhilfe in Halle, über die Situation, also die als massiver Kahlschlag bei den Jugendeinrichtungen, der da droht, auch ein bisschen betitelt ist. Am vergangenen Freitag haben da über 30 Träger der Kinder- und Jugendhilfe in Halle einen offenen Brief veröffentlicht, in dem sie über ihre Situation aufklären und aufzeigen, dass da finanzielle Mittel noch nicht klar bereitgestellt sind und damit das nächste Jahr sehr unsicher ist, wie man da rein startet. Hier gehört im Morgenmagazin, in dem ich jetzt ein Stück Musik von Chelsea Wolfe spiele, Flatlands. I want simplicity. Die kommunalen Kassen, die sind leer und es muss gespart werden. Das erleben wir nicht nur in der Stadt Halle. Hier wird gerade auch um den Haushalt gerungen und um das große Haushaltsdefizit, sondern das erlebt man auch in anderen Kommunen. Und was da häufig als erstes gestrichen wird, sind sogenannte freiwillige Leistungen. Das, was also keine Pflichtaufgabe, keine gesetzliche Aufgabe für die Kommune ist, das zu finanzieren, das ist dann am ehesten das, was ja gestrichen werden kann und vielleicht muss. Und was dann aber häufig diese sogenannten freiwilligen Leistungen sind, das sind dann Projekte, die das Leben in der Stadt besser machen sollen, die auch Städte voranbringen sollen, sozialer, demokratischer machen sollen, das Miteinander stärken oder vielleicht auch die Verkehrswende voranbringen sollen. So jetzt aktuell auch ein Fall in Potsdam, wo nämlich die Stadt Mittel streicht für das kommende Jahr, die eigentlich, ja, man kann sagen, für die Verkehrswende eingeplant waren. Und zwar für einen Lastenradverleih in Potsdam, der sich da aufgebaut hat. Seit Oktober 2022 gibt es da nämlich das Lastenradprojekt Flotte Potsdam, das da in Potsdam auch jährlich gefördert wurde und damit an 12 Stationen und betreut durch ein Team auch aus Freiwilligen in Potsdam Lastenräder zur Ausleihe bereitgestellt hat. Und da werden jetzt, und so ist das die Ankündigung der Stadt Potsdam, ja, die Mittel eingestrichen. Und jetzt steht also die Frage, wie kann da sich das Programm Flotte oder die Lastenradflotte also in Potsdam weiter finanzieren? Darüber möchte ich mich nun mit Erich unterhalten. Huch, Erich ist nicht hier, sondern hier auf diesem Regler. Er ist nämlich am Telefon. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Steffi. Hallo. Hallo. Möchtest du vielleicht erst einmal erzählen, worum es bei dem Lastenradprojekt Flotte Potsdam so geht? Was habt ihr denn da in Potsdam genau aufgebaut? Ja, das ist tatsächlich schon eine richtig lange Geschichte, die um das Jahr 2014/15 begonnen hat mit einem didaktischen, pädagogischen Projekt, wo wir mit einem kleinen Bildungsträger, Projekthaus Potsdam und einer Schule gemeinsam begonnen haben, im Ganztagsangebot selber Lastenräder zu bauen, als ein Projekt, das die Schule voranbringen sollte und was auch ganz toll funktioniert hat. So, das ging über 3 Jahre und daraus ist ein Festival entstanden. Und dieses Festival hat dann weitere Wellen geschlagen, ist immer schöner und größer geworden. Im Laufe der Jahre haben wir immer mehr mit Schülern, mit Flüchtlingen, mit allen möglichen sozialen Zielgruppen in der Stadt immer wieder Lastenräder gebaut. Und so sind nach und nach über ein Dutzend Lastenräder entstanden. Und dann kam die Stadt und sagte, tolles Projekt, macht doch einen Lastenradverleih daraus. So, und das ist eine Entwicklung seit 2019. Denn das Komplizierteste daran war jetzt eigentlich nicht, Lastenräder herzukriegen, die hatten wir ja schon, sondern ein System zu programmieren, mit dem jede es leicht ausleihen kann, also handytauglich. So, das ging ungefähr 2 Jahre, haben wir wieder Geld hineingesteckt, noch eine extra Lastenradwerkstatt aufgebaut und so weiter. Und dann kam ja Corona, wissen wir alle, und nach Corona kam die Stadt und schrieb das Verleihsystem aus zur Förderung über ein europäisches Verfahren. Also wir haben regulär gegen kommerzielle Anbieter da konkurriert in einer europäischen Ausschreibung, haben das gewonnen mit der Bravour 2022 und dann war die Förderung von 25.000 Euro pro Jahr, um das Lastenradsystem tatsächlich stadtweit funktional zu haben, also überall Stationen zu bauen und mit Freiwilligen und das dann zum Laufen zu bringen. So, und das ist auch genau passiert. Darum hat sich vor allen Dingen meine junge Kollegin Jule dann gekümmert. ich bin in diesem Projekthaus zuständig für die Medienwerkstatt und habe sie dann immer diskret unterstützt. Ja, also bin zwar in dem Projekt Initiator, aber nicht der Haupttätige. Ja, und das ging jetzt eigentlich ganz gut. Sie hat immer mehr Stationen auf- und ausgebaut und immer mehr Nutzer auch dann gewonnen. Und eigentlich waren alle soweit zufrieden, aber jetzt kam natürlich die Politik quer. Seit Anfang des Jahres, also ganz ähnlich wie bei dem Fall, der vorhin bei euch diskutiert wurde, also seit Anfang 2025, werden Haushaltsprobleme diskutiert. Und ja, wir hatten dann schon seit Januar eine Anfrage an das zuständige Verkehrsamt. Wie wollen wir das, wenn das Ganze dann zu Ende geht, also im Oktober 2025, wie wollen wir dann das weiterentwickeln oder ändern oder verbessern und so, ne? So, und darauf kam erstmal gar keine Reaktion aus dem Verkehrsamt und etwas später dann die Anfrage, ja, stellt euren Geschäftsbericht vor, das haben wir dann gemacht, das hat Jule dann gemacht, Geschäftsbericht, Ausleihstatistik, Zusatzangebote und. Und das war am 9. Juli und wurde echt gelobt dafür. Es wurde eine Evaluation vom Amt her gemacht, sagte ein tolles Projekt und so wie es aussieht, können wir das so wie es ist, wohl aus den laufenden Haushaltsmitteln dann künftig weiterfinanzieren, war die klare Aussage im Juli. Und seitdem, seit Juli kam nichts mehr. Und am 22. Oktober kam morgens um kurz vor 8:49 eine E-Mail, tut uns leid, wir haben Haushaltsprobleme, Sie werden verstehen, dass wir sie nicht mehr weiter finanzieren können. So, und das Ganze lief dann zum 30. Oktober aus. Also, ja, so, voilà. Und das heißt, Erich, ihr seid jetzt auch schon ohne Finanzierung. Was bedeutet das? Also könnt ihr da überhaupt diesen Lastenradverleih in Potsdam an den 12 Orten, wo es die, wenn ich das richtig noch im Kopf habe, 15 Lastenräder gibt, auch irgendwie noch weiter aufrechterhalten? Oder was passiert jetzt mit eurem Projekt? Ja, also super gute Frage. Wir haben uns ja eigentlich nie auf die Stadt verlassen, ne? Oder wie ich mal aus der Geschichte dieser ganzen Sache schon sieht. Also wir haben zwar nicht, also wir haben schon damit gerechnet, das geht jetzt weiter, aber wir haben auch damit gerechnet, dass die Verwaltung zickig ist, ja, und Hü und Hott. So. Und deswegen haben wir einen Notfallplan intern aufgestellt, der bis Ende diesen Jahres reicht. So, jetzt muss man noch wissen, dass in Potsdam neben den verschiedenen Wahlen, die wir alle erlebt und erlitten haben, also Kommunalwahl, Landtagswahl, Europawahl und so weiter, in Potsdam noch hinzukam, dass der vorherige Oberbürgermeister in der ersten Jahreshälfte abgewählt wurde und eine neue Oberbürgermeisterwahl anstand. Und diese Wahl hat eine grundlegende Änderung der Machtverhältnisse hier gebracht. Also eigentlich eine, die wir sehr begrüßt haben, nämlich wir haben jetzt eine neue Oberbürgermeisterin, Nuscha Auge, die mit keiner Partei verbunden ist und tatsächlich eine absolute Mehrheit gewonnen hat. Also alle Wahlbezirke hier in Potsdam für sich gewonnen hat und in ihrem Wahlprogramm steht, und das hat sie bei mir auch in einer Sendung dann gesagt, ich möchte den ökologischen Stadtumbau. Also waren wir alle bester Dinge und dachten, ja, mit der Frau Haube wird das jetzt dann gerade erst recht gehen können. Und jetzt ist aber, hat das Verkehrsamt sozusagen vorgegriffen und das muss man erklären, was das Verkehrsamt da gerade tat oder tut. Ja, also wir haben nicht nur jetzt diese politischen Veränderungen in der Stadt selber, sondern wir haben auch natürlich Mittel oder Nichtmittel, kommunale Mittel, die über das Land Brandenburg an die Stadt kommen, ne? Sogenannte kommunale Zuweisungen. Und im September hat offenbar, das fand ich jetzt heraus, das Land Brandenburg, der Stadt Potsdam, als der größten, aber es war sicher bei den anderen Städten ähnlich, einen ganz massiven Schnitt, Kürzung der kommunalen Zuweisungen durchgesetzt. Und zwar in Höhe von 25 Millionen Euro minus Also ein ganz massiver Cut, ja, in den Mitteln. Und das hat jetzt natürlich dann zur Folge gehabt, dass der Kämmerer, Herr Exner, dann eine Streichliste dann in Auftrag gegeben hat und quer durch alle Ämter und beim Verkehrsamt haben sie dann gedacht, was sind eben freiwillige Leistungen. Hier dieses Beispiel jetzt bei uns. Und im Verkehrsamt kam noch etwas hinzu, gerade weil man versuchte, nun den ökologischen Stadtumbau voranzutreiben, hat man auch darüber nachgedacht, die öffentlichen Transportmittel zu modernisieren. Da geht dann darum, dass sehr große Investitionsmittel laufen in den Ausbau der Tram, aber auch bei den Bussen, bei den städtischen Bussen. Und es wurden mit Sondermitteln ganz tolle neue Elektrobusse angeschafft. Und bei diesem Beschaffungsvorgang der Elektrobusse hat man dann schlichtweg vergessen, dass diese Elektrobusse auch Elektroladestationen brauchen. Und allein diese Infrastruktur der Ladestationen ist ein Kostenfaktor von über 9 Millionen Euro. Also war jetzt nicht nur dieser Druck von dem Land Brandenburg minus 25 Millionen, sondern zusätzlich noch innerhalb von diesem Amt der Minusdruck von 9 Millionen Euro, die man schlicht fehlgeplant hatte. So, und jetzt beginnt man halt bei den kleinsten Posten, das sind wir jetzt zum Beispiel, dann zu sparen, also überall zu sparen. Also man kann eigentlich auch sagen, der Fall von der Flotte Potsdam ist ein Symbolfall für wahrscheinlich hunderte von Streichbeispielen quer durch Potsdam. Also eine ähnliche Diskussion, wie ihr es vorhin auch geführt habt, aber kreuz und quer durch alle Themen, durch alle Bereiche. Und weil wir halt mit dem Lastenradprojekt jetzt sozusagen früh und laut uns gemeldet haben, sind wir der Fall, an dem diese Streichungen jetzt diskutiert werden. Die Haushaltsdebatte ist aufgrund der Oberbürgermeisterwahl verschoben worden. Die hätte im September sein sollen. Und da war ja Wahl, da war ja Wahlzeit. Also, und außerdem ist ja dann damals die Macht SPD hier dann in der Wahl tatsächlich aus der Macht gefallen. Also, und der Kämmerer zum Beispiel ist von der SPD. Ne? So, also das war noch ein Nebenentwicklung. Das heißt, jetzt wird frühestens der Haushalt im Januar 2026 neu diskutiert und dann mit einem Minusvolumen von mindestens 50, wahrscheinlich mehr Millionen Euro, die ungeplant waren. So, also eine ganz harte Haushaltsdebatte. Und wir haben jetzt als kleines betroffenes Projekt uns sehr früh zu Wort gemeldet. Das geht so nicht. Wir müssen ja weiterarbeiten. Die Nutzer kommen ja jeden Tag. Wir können denen nicht einfach sagen, tschüss. Na, wir müssen ja einfach weitermachen. Und deswegen hat dann eine Fraktion, die linke Stadtfraktion, einen Dringlichkeitsantrag gestellt im Stadtparlament, in der Stadtverordnetenversammlung und hat gesagt, hier muss ein Beschluss des Parlaments her, dass die Arbeit weitergehen kann, weil wir nicht korrekt informiert worden sind und nicht rechtzeitig reagieren konnten auf diesen Streichvorgang. Das hätten die uns ja eigentlich schon im September sagen können, wir haben keine Mittel mehr, ja, ihr müsst anders gucken. Ja. Und dann wäre das Ganze eben ausgelaufen, ziemlich unspektakulär. Aber weil sie eben sogar in der Verwaltung dann eben letztlich keinen Mut hatten, die Wahrheit zu sagen, haben sie uns das zu spät gesagt. Und dieser Vorgang, dass das jetzt zu spät informiert wurde und so mit einer E-Mail nur, also irgendwie, das hat jetzt zu einem Aufruhr geführt. Und am 5. November war die erste Stadtverordnetenversammlung mit der funkelnagelneuen Oberbürgermeisterin und dem Kämmerer und dem Verkehrs- und Baubeigeordneten und so weiter. Alle waren da. Und dann ging es erstmal darum, dass dieser Punkt überhaupt auf die Agenda kommt. Also weil der Baubeigeordnete sagte, ach, das war doch ein Projekt, das hat ein Anfang und ein Ende. und das muss erst gar nicht diskutiert werden. Tschüss. Hm. Und dann sagten aber die Parlamentarier, nein, das muss jetzt diskutiert werden, das ist ein Modellfall. Und es wurde nicht nur diskutiert, sondern es ist ein Beschluss dann gefasst worden mit 30 zu 22, dass die Stadt bis zum Aufstellen des neuen Haushalts also jetzt einen anderen Weg finden muss, weil eben nicht rechtzeitig, ich sag einfach mal auf meine Weise, die Wahrheit gesagt wurde. Mhm. Das heißt, es ist noch offen und ihr habt auch noch Chancen darauf, dass es weitergehen kann mit der Flotte Potsdam. Erich, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Könntest du noch mal in einer Minute kurz vielleicht zusammenfassen, für was die Flotte Potsdam so steht als Lastenradverleih? Ich meine, man kann sich was drunter vorstellen. Ich gehe an einen Ort und da kann ich ein Lastenrad ausleihen. Aber ja, wer macht das und für was steht ihr? Und das Ganze vielleicht in ganz kurzer Minute. Ja, genau. Also es ist ein soziales und ökologisches Projekt, das sich wendet an Menschen, die sich kein Lastenrad leisten können. Ja, also besonders an sozial gefährdete Gruppen oder alternative Gruppen und Studenten, Flüchtlinge und also solche Gruppen. Und das funktioniert auch ganz gut. Ja, kann man so sagen. Was vielleicht wichtig ist, ist dieses Beispiel, was wir entwickelt haben mit eigenen Kräften, ist so aufgegriffen worden in Flotte Berlin seit 2017. Die hat über 250 Lastenräder eigener Träger. Und es gibt die Flotte Brandenburg, über 100 Lastenräder. Also wir sind mittlerweile aus einem lokalen zu einem regionalen Modellprojekt und Verbund geworden. Und der Fall, den wir jetzt hier diskutieren, dieser Streichfall, der betrifft jetzt primär Potsdam, aber er spiegelt natürlich auch wieder, was in Berlin und Brandenburg droht, nämlich dass so ein Grundangebot einfach dann eingestrichen wird. Jetzt ist entweder Erich weg oder du warst gerade fertig. Doch, doch. Mit der Erzählung. Ja, genau. Ich sollte ja kurz sein. Also. Ja, super. Alles klar, dann. Genau. Dann heißt es also jetzt Daumen drücken für die Flotte Potsdam, dass ihr da auch noch weiter Unterstützung, Förderung von der Stadt erhaltet, übergangsweise und dann vielleicht auch im nächsten Haushalt trotz massiver Kürzungen auch wieder drin landet, damit dieser Lastenradverleih auch ein bisschen als ein Symbol für sozial gerechte Verkehrswende, wie es auch selber schreibt, dass der erhalten bleibt in Potsdam. Und wer da jetzt neugierig geworden ist und vielleicht auch bald mal in Potsdam ist oder gerade aus Potsdam zuhört, flotte-potsdam.de, das ist die Website, da kann man auch mehr Infos zur Flotte, also zur Lastenradflotte von Potsdam finden. Vielen Dank, Erich, für das Gespräch heute Morgen und Daumen drücken. Daumen drücken, genau. Dankeschön. Tschüss. Ja, mach's gut. Tschüss. Wir haben es 10:04 an diesem Montagmorgen und damit bleibt mir nur noch ein paar wenige Minuten übrig, mich dann zu verabschieden von Ihnen und euch und aber auch noch ein Stück Musik hier zu spielen. Und der Einstieg heute Morgen 7:00, wer weiß, vielleicht haben Sie ja da schon zugehört, den habe ich mit Nico gemacht. Nico, auch Teil von The Velvet Underground. Und den Ausstieg möchte ich jetzt nicht mit Nico, sondern mit einem Cover von einem Song von Nico oder vielmehr The Velvet Underground machen. Wir hören jetzt hier I'll Be Your Mirror in der Version von Clem Snide. Und an der Stelle sage ich Tschüss. Das war das Morgenmagazin am heutigen Montagmorgen. Und hier auf der 95.9 Radio Korax geht es gleich weiter mit Seva Acer. Oh Gott, ich habe es falsch ausgesprochen. Ihr werdet es gleich hören. Und auf den anderen freien Radios, die hier gerade zugeschaltet sind, dann lasst euch überraschen, was da jetzt kommt. Das war Stefanie hier am Mikrofon im MoMA. Ahoi, bis bald und viel Spaß mit jetzt diesem Cover von I'll Be Your Mirror. I'll be your mirror reflection.